Die sogenannte Festrede der südkoreanischen Machthaberin Park Geun-hye zum 15. August, die von antinationalen und volksfeindlichen Äußerungen durchdrungen ist, wird von allen Kreisen Südkoreas hart kritisiert. Die Oppositionsparteien wie die Gemeinsame Demokratische Partei und die Partei des Volkes sowie die Massenmedien wie Omae News und Yonam News bezeichneten die Festrede als die schlimmste in der Geschichte, die wie ein unverschämtes Geständnis der Park Geun-hye-Regierung geklungen habe. Sie kommentierten, dass die Ansprache die bisher fürchterlichste gewesen sei.